Ich geb mich nicht zufrieden mit Hass, Not und Geschrei. Ich möchte endlich leben, kann denn nicht Frieden sein? Wenn Neid und Zank und Kriege des Lebens Inhalt sind, erklär mir dann das Sehnen, das tief im Herzen schwingt. Ich geb mich nicht zufrieden mit Hass, Not und Geschrei. Ich möchte endlich leben, kann denn nicht Frieden sein? Ich hab bei mir begonnen und habe oft versagt. Doch kein Mensch ist vollkommen, so hat man mir gesagt. Ich geb mich nicht zufrieden mit Hass, Not und Geschrei. Ich möchte endlich leben, kann denn nicht Frieden sein? Da ist ein Mann gewesen, der hat von sich gesagt, dass er den Weltenfrieden in seinen Händen hat. Drum geb dich nicht zufrieden mit Hass, Not und Geschrei. Du kannst in Frieden leben, er will dein Friede sein. Drum geb dich nicht zufrieden mit Hass, Not und Geschrei. Du kannst in Frieden leben, er will dein Friede sein.